Von dem Sampler Wordlab, das waren nicht die Numbskulls, sondern Braintags mit Plastic Chat. UK Hip-Hop wird wahrscheinlich auch weiterhin eine Art Schattendasein, im Gegensatz zu anderen Strömungen aus England führen. Aber Brit-Hop schwachtet ständig mit neuen Namen und Kollaborationen auf. Neue Trends entstehen hier und mit viel Herzblut wird hier gerappt und produziert. Peter Lowe, einer der Schreiber und Labelbetreiber, bringt es auf den Punkt, UK Hip-Hop wird nicht berechenbar und immer innovativ.